Was empfahlen Berufsberater auf Pangea? Die ersten Lebewesen entwickelten sich im Urmeer, das vor 3 Milliarden Jahren wahrscheinlich die gesamte Erde bedeckte. Es waren winzig kleine Bakterien, grüne Algen und Pilze, aus denen sich im Laufe vieler Millionen Jahre kleine Fische entwickelten. Im Erdmittelalter, als die Dinosaurier aufkreuzten, war das Meer noch immer die mit Abstand beliebteste Wohngegend auf der Erde, in der sich die unterschiedlichsten und aufregendsten Fische tummelten. Manche waren groß wie ein Lastwagen, andere hatten Stacheln an den Flossen oder trugen dicke Panzer, und es schwammen bereits Haie durch den Ozean. Auch auf dem Land hatten sich im Erdmittelalter schon eine Menge Arten durchgesetzt. Das Land war damals anders verteilt als heute. Statt der 5 Kontinente gab es nur einen einzigen, von Meer umgebenen Riesenkontinent, dem die Wissenschaftler den Namen Pangea gegeben haben. Pangea bröckelte schon an einigen Stellen und begann sich in 2 neue Kontinente, Laurasia im Norden und Gondwana im Süden, zu teilen. Die meisten Tiere, die auf Pangea lebten, gibt es heute nicht mehr. Allerdings kennen wir noch viele ihrer Nachkommen. Über den Boden krochen die ersten Käfer und Wanzen. Es gab Tausendfüßler, die 2 Meter lang wurden, und Libellen mit Flügeln, die so groß waren wie die eines Adlers. Eines der wenigen Tiere, die damals schon ziemlich genauso aussahen wie heute, war ein Ungeziefer. Die Schabe oder Kakerlake. Wer einmal in seiner Wohnung mit Schaben zu tun hatte, wundert sich darüber nicht. Schaben zählen zu den erfolgreichsten Arten aller Zeiten. Sie haben sich über 300 Millionen Jahre behauptet. Dass die Kakerlaken zu den großen Gewinnern der Evolution werden würden, war zu Beginn des Erdmittelalters, der Zeit der Dinos, nicht absehbar. Hätte es damals eine Berufsberatung für Lebewesen gegeben, dann hätten die Berater allen Tieren vermutlich die Umschulung zum Reptil empfohlen. Den Reptilien stand eine glänzende Zukunft bevor. In vielen Millionen Jahren hatten sie sich aus den Lurchen entwickelt, die noch amphibisch lebten, also im Wasser und auf dem Land wohnten. Die Reptilien waren die ersten Wirbeltiere, die nicht mehr ins Wasser mussten. Sie hatten stabile Knochengerüste und legten ihre Eier an Land ab. Die ersten von ihnen waren noch ziemlich klein. Sie ernährten sich von Insekten und lebten in alten Baumstümpfen. Doch bald schon wurden sie größer. Wer sich heute ein Krokodil ansieht, der findet eine Menge Ähnlichkeit mit Sauriern. Die große Schnauze mit der starken Kiefermuskulatur, die spitzen Zähne, der mächtige Schwanz. Dennoch sind die Krokodile nicht die Nachkommen der Saurier, sondern sie entstanden ungefähr zur gleichen Zeit aus der gleichen Gruppe. Archosaurier haben die Wissenschaftler diese Reptiliengruppe genannt. Die Archosaurier waren gewissermaßen die Pioniere für die Dinos. Sie testeten das Leben an Land. Dass es unter den Reptilien auch ein paar Abtrünnige gab, die frühen Säugetiere, die sich in eine ganz andere Richtung entwickelten als ihre Kollegen, interessierte damals niemanden.